Teil 2. Die Kurse finden im Übrigen überwiegend abends statt, weil die meisten Teilnehmer berufstätig sind. Einige Kurse gibt es aber auch vormittags. Und diese Vormittagskurse werden hauptsächlich von älteren Teilnehmern, von Frauen mit Kindern, die nicht berufstätig sind, und von Arbeitslosen besucht. Das Angebot reicht von Alphabetisierungskursen über Kurse zum Erwerb von Schulabschlüssen bis zu EDV- und Sprachkursen. Neben den großen Sprachen, das sind Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spanisch, bieten die größeren Volkshochschulen dann auch noch viele Sprachen an, die an den Schulen nicht unterrichtet werden. Zum Beispiel Türkisch, Japanisch, Neugriechisch und viele andere mehr. Daneben gibt es Gesundheitskurse, zum Beispiel Gymnastik, autogenes Training, Vollwerternährung, Raucherentwöhnung und Kreativkurse, Malen und Zeichnen zum Beispiel, Töpfern, Musik, Theater etc., aber auch Jodelkurse, der Hundeführerschein oder ein Psychologieseminar zum Thema »Wie verändere ich meinen Mann?« sind in Volkshochschulprogrammen schon aufgetaucht.